Am Abend mancher Tage, da stimmt die Welt nicht mehr. Irgendetwas ist zerbrochen, wiegt so schwer. Und man kann das nicht ergreifen. Will nichts mehr sehen und doch muss man weitergehen. Am Abend mancher Tage, da wirft man alles hin. Nun scheint alles was gewesen ohne Sinn. Und man lässt sich einfach treiben, starrt an die Wand, nirgendwo ist festes Land. Will man hin zur Sonne und stürzt ab. Manchmal steht man ganz allein da. Ringsum ist Eis, alles dreht sich nur im Kreis. Mancher Tage, da stimmt die Welt nicht mehr. Irgendetwas ist zerbrochen, wiegt so schwer. Und man kann das nicht ergreifen. Will nichts mehr sehen und doch muss man weitergehen. Und man lässt sich einfach treiben, will nichts mehr sehen und doch muss man weitergehen. Und man lässt sich einfach treiben, will nichts mehr sehen und doch wird man weitergehen.